Grammatik, Seite 185. Es war einmal. Era uma vez. König. O rei. 5. Schicken. Mandar. Großen Hunger haben. Estar cheio de fome. 6. Namens, genannt. Chamado. Sich verlieben in. Apaixonar-se por. Beenden. Acabar. Zurückkehren nach. Voltar para.